Drittens, Laura. Ja, also ich finde es auch wichtig, dass man, also dass es auch von der Schule unterstützt wird mit irgendwelchen Austauschprogrammen zum Beispiel. Einfach für, dass man die Sprachen lernt, ist ja auch wichtig später für einen Beruf und ja, dass man halt einfach die anderen Kulturen kennenlernt und so.